Es waren die heikelsten Fragen für die Fälscherleitung. Wie sollen wir es mit der Fälschung der Reichsgesetze und der Reichsverfassung halten? Wie sie es dann nach gründlicher Überlegung damit gehalten haben, liegt heute in der mittelalterlichen Geschichte wunderschön zutage. Sie haben wieder als kluge Leute resigniert und nur einiges betrübliche wenige an Reichsverfassung und dergleichen Dinge zustande gebracht. Hierbei aber von ihrem Universalmittel des absichtlichen Widerspruchs und besonders des absichtlichen Dunkelmunkels in kaum noch zu überbietendem Ausmaße Gebrauch gemacht. Immer wenn ein mittelalterlicher Chronist sich über Reichsgesetze aussprechen will, so bleibt es beim guten Willen. Er redet viel und heftig, wir hören Worte, lange Sätze, aber wir wissen niemals, was es denn eigentlich mit diesem oder jenem geschilderten Vorgange auf sich hatte. Immer haben wir das ebenso lebhafte wie unbehagliche Empfinden, in jedem dieser Chronisten sei Pseudo-Tacitus, dieser Obermeister der Verschleierungs- und Widerspruchstechnik, dieser Künstler des leeren Wortgeklingels wieder auferstanden. Was berichten uns zum Beispiel die Chronisten über die Modalitäten der Königswahlen? Über ein Thema, die Wahlhandlung, das jedermann lebhaft interessieren musste? Was erfahren wir von den Zeitgenossen? Kurz gesagt, einen Wust unvollständiger, vieldeutiger und widersprechender Nachrichten. M. Ritter belegt diesen kleinen, aber inhaltsschweren Satz wie folgt: Zur Veranschaulichung des hier beobachteten Verfahrens wähle ich zunächst den Bericht Widukinds über die Erhebung Ottos I. zum Könige. Der Autor zerlegt den Vorgang in drei Akte, von denen der erste in die Regierung Heinrichs I. fällt. Dieser, so heißt es, versammelte alles Volk und designierte Otto zum König. Was unter dem Wort Volk zu verstehen ist, bleibt dunkel. Ebenso, was es bei der Handlung, die als Designation bezeichnet wird, zu tun hat. Und wenn dann das Ergebnis des Ganzen in den Worten zusammengefasst wird, Heinrich machte Otto zum Haupt des gesamten Frankenreiches, so wird damit auch nicht klarer, ob die Feststellung lediglich vom regierenden König oder vom König und den Versammelten ausging. Auf diesen ersten Akt lässt Widukind zwei weitere folgen, die er beide unter dem Begriffe Wahl, Electio, zusammenfasst, den letzten als eine allgemeine Wahl, Electio Universalis, den vorausgehenden also als eine partikuläre. Worin freilich dieser Unterschied von allgemein und partikulär bestand, erfahren wir wieder nicht, da er über den Gang der ersten Wahl weiter nichts sagt, als dass das ganze Franken- und Sachsenvolk sie vornahm. Wobei denn die Interpretation freie Wahl hat, die Franken und Sachsen nur in der Besonderheit ihres Stammes oder als Vertreter des gesamten Reiches zu fassen. Ausführlicheres vernehmen wir dann über den letzten Akt, bemerken jedoch sofort, dass es sich in Wahrheit um gar keine Wahl, sondern um die Gesamtheit der Schlussakte, Thronsetzung, Akklamation des Volkes und Weihe handelt. Wenn also bei Widukind über die eigentlichen Wahlvorgänge gar nichts Fassbares berichtet wird, so bilden dagegen diese den Hauptgegenstand der Schilderung, welche Wipo von der Erhebung Konrads II. Gibt. Wird man aber aus ihr ein klares Bild der Vorgänge gewinnen? Der Autor erzählt, dass ein Wahltag anberaumt wurde. Wer ihn anberaumte, sagte er nicht. Er berichtet, wie infolge einer ersten Reihe von Verhandlungen die Zahl der zur entscheidenden Wahl zu stellenden auf 2 reduziert wurde. In welcher Form diese Sichtung vor sich ging, bleibt wiederum dunkel. Dann folgt eine schwungvolle Erzählung der Schlusswahl. Nur dass in dem Strom der Rede klare Angaben über die Form und Ordnung der Stimmenabgabe vermisst werden. Die Ungenauigkeit und die Zusammenhanglosigkeit in der Folge der Teilvorgänge, welche so diese beiden Erzählungen kennzeichnet, kehrt in allen Wahlberichten des 10. bis 12. Jahrhunderts wieder. Der heutige Forscher steht vor der fast verzweifelten Aufgabe, aus einem Wust unvollständiger, vieldeutiger und widersprechender Nachrichten ein deutliches und vollständiges Bild von dem Wahlrecht und den Wahlvorgängen zu ermitteln. Widukind und Wipo benehmen sich genau wie die Leute, die entweder über eine Sache, von der sie ganz und gar nichts wissen, fantasieren oder die eine Sachlage krampfhaft mit Vieldeutigkeiten verschleiern und verdunkeln wollen. Ich würde mich genauso ausdrücken wie diese mittelalterlichen Zeitgenossen, wenn mich ein Wissensdurstiger nach dem Vorgange beispielsweise einer Königswahl auf dem Mars fragen wollte. Sehen Sie, das geht also auf dem Mars so vor sich. Es wird da ein Wahltag anberaumt, nicht wahr? Und dann strömt das Marsvolk da zusammen, verstehen Sie? In einem ersten Wahlgange wird dann ein Marsmann designiert, nicht wahr? Und der wird dann in dem Hauptwahlgang vom Marsvolk zum Könige gewählt. So handhabt sich das mit einer Königswahl auf dem Mars, verstehen Sie? Es gibt immer Leute, die so etwas verstehen. Aber nicht verstehen wird es der Leser, wenn Wipo, der so schwungvoll über Konrads II. Wahl nichtssagende Redensarten vom Stapel lässt, kleinlaut eingesteht, den Ort der Wahl wisse er nicht zu nennen, die nähere Bestimmung des Wahlortes wolle er den Topographen überlassen, sodass wir, wären wir auf ihn allein angewiesen, nicht einmal den Namen desselben kennen würden. Die Historiker sprechen angesichts solcher Rätsel von historischem Ungeschick Wipos. Der Leser jedoch weiß auch dieses Rätsels einfache Lösung, auch warum Wipo uns über die noch wichtigere Frage, wer von den Fürsten zur Wahl erschienen sei, absichtlich oder unabsichtlich im Unklaren lässt. Der weise Zeitgenosse Wipo zählt nämlich nur die Herzöge auf, die mit den vorgenannten Bischöfen gleichzeitig lebten. Wipo sagte sich, welche Herzöge gleichzeitig mit den genannten Bischöfen lebten, das werden ja später einmal die Historiker ermitteln können. Ich, armer Zeitgenosse, weiß es momentan nicht genau. Wenn wir nun aber auch noch hören müssen, Wipo habe wahrscheinlich der Krönungsfeierlichkeit selbst beigewohnt, er sei also nicht bloß einsiedlerischer Zeitgenosse, sondern höchstwahrscheinlich wenigstens von der Krönungszeremonie Augenzeuge gewesen, und dann bedenken, wie fabelhaft dämlich und unwissend unser Chronist sich hinzustellen weiß, dann sollte man fast meinen, der gute Wipo sei entweder ein verkappter Privathumorist oder privilegierter Hofnarr gewesen. Vorausgesetzt, dass man noch immer an die unzweifelhafte Echtheit der mittelalterlichen Geschichte glauben kann. Auch der Geist des mittelalterlichen Zeitgenossen Widukind birgt unheimliche Rätsel. Mit dem ernstesten Gesichte erzählt er seinen Mitmenschen Fabeldinge als geschichtliche Tatsachen. Man tut ihm kein Unrecht, sagt Bloch, wenn man ausspricht, dass er von der Begründung und der Art der karolingischen Kaisergewalt durchaus nichts gewusst hat. Um die ganze Schwere dieser Unwissenheit zu messen und die nachfolgenden Sätze recht würdigen zu können, muss sich der Leser klarmachen, dass Widukind um 960 seine Sachsengeschichte verfasst haben soll und dass er im Besitze der Werke Einhards gewesen ist. Neues Archiv, Band 10, Seite 65. So wusste er es nicht anders, als dass die Akklamation des siegreichen Heeres den Kaiser, den Imperator mache, und er hat nichts anderes geglaubt, als dass die Franken ihre erfolggekrönten Fürsten zu Imperatoren ausgerufen hätten. Dabei waren seit dem Aufhören des karolingischen Kaisertums erst 60 Jahre vergangen. Widukind ahnte nichts davon, dass im Laufe des 9. Jahrhunderts die Kaiserwürde zu einer Gabe des Papstes an den Beherrscher Italiens geworden war. Aus solcher Vorstellung heraus haben wir es zu verstehen, wie Widukind dazu gekommen ist zu erzählen, dass König Heinrich nach dem Ungarnsieg bei Riade als Vater des Vaterlandes und Imperator von den Seinen begrüßt wurde und mit den gleichen Worten zu berichten, dass der Held der Lechschlacht von dem Heer im Triumph zum Imperator ausgerufen worden sei. Als nun Otto über die Alpen gezogen und wirklich vom Papst zum Kaiser gekrönt war, da verschweigt Widukind dieses weltbekannte Ereignis der Krönung Ottos I. durch den Papst in seinem Werke Er verschweigt es hartnäckig und nur weil das römische Kaisertum, das Otto vom Papst empfing, für Widukind eine unmessbare Größe war, ihm, dem angeblichen Mönch von Corvey, konnte es geschehen, dass er an der imperatorischen Akklamation auf dem Lechfelde auch jetzt noch festhielt. Siehe Seite 136. Es wird nicht möglich sein, die staatsrechtlichen Verhältnisse Deutschlands und Europas sich verkehrter vorzustellen, meint Haug dazu mit Recht. In Kirchengeschichte, Band 3, Seite 316.